Dramaserie 08. Der Herr Hartkern ist jetzt in den letzten Momenten seiner, Moment, die letzten Tage als Junggeselle sozusagen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Was es ist, wird man erst im Nachhinein erfahren. Aber naja, ich war jetzt vor kurzem in Kärnten noch, in meiner Heimat, und bin wieder auf einem See gewesen, diesmal nicht am Weißen See, sondern am Milchstädter See. Und ich habe leider keine tolle Tourismuskarte mehr vom Milchstädter See ergattern können. Aber ich war auch auf einem Booti, nur diesmal nicht auf einem Ruderbooti, sondern ein Motorbooti, ein großes Schiff, um genauer zu sein. Und da hat es einen Brunch gegeben und da bin ich draufgekommen, dass Kärntner wie Chinesen sind. Laut und lustig, lachen die ganze Zeit und trinken gerne in der Früh schon ein Sektchen. Das hat mir ein bisschen, es war ein bisschen zu laut für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Rudern ist dann doch feiner. Sonst war das Wetter aber ausgezeichnet, das Essen großartig, die Luft schön. Man will halt dann doch in Kärnten sein. Das glauben einem viele nicht, aber wer dort war, wird mir das bestätigen. Ja, genau. Ja, außerdem läuft Game of Thrones im Fernsehen, gell? Also, das muss ich jetzt mal kurz sagen. Wer wirklich Sky nimmt, weil er glaubt, der fährt mit 1 Euro besser. Das schaut so aus, als wären wir die 20 Euro Amazon nach dem vom Laster gefallenen im Internet scheinbar die beste Variante. Ich bin ganz zufrieden damit. Die Serie ist spannend. Nicht so spannend wie die Fetzenschädel-Sommerserie natürlich. So, jetzt heute ist irgendwann im Juli, keine Ahnung. Aber ich bin in Kärnten. Juhu, endlich wieder einmal daheim. Die Sonne scheint und die Vögel zwitschern. Ich bin gerade aufgewacht. Und gestern bin ich mit dem Zug gefahren und habe dann auch brav im Zug gearbeitet und wollte jetzt einfach mal nutzen, um den Vorteil des Zuges gegenüber dem Auto einfach nur noch einmal so festzustellen, dass man da wirklich Sachen erledigen kann, während man im Auto einfach nur deppert reinschaut. Vor allem, weil ich gestern am Vormittag das Auto aus der Werkstatt geholt habe und von 3 Menschen angepöbelt worden bin, weil ich mich an die Verkehrsregeln gehalten habe. So zum Beispiel das Reißverschlussprinzip. Und das ist mir bei von einem Zugchauffeur noch nie passiert, dass der mich angepöbelt hat. Die sind immer sehr nett zu mir. Vielleicht sollten wir alle ein bisschen netter zueinander sein. Und der Hansi ist nicht so wie zum Beispiel mancher, der nur den Schilling noch läuft und glaubt, Geld ist jetzt wichtig. Der Hansi braucht sehr viel Liebe. So, weil eben Sommer ist, war ich in Kärnten, wo ich geboren wurde, wo ich aufgewachsen bin. Und aufgrund von verschiedenen familiären Verpflichtungen wird es wahrscheinlich mein einziger Kärntenbesuch in diesem Sommer sein. Aber ich war am Weißen See und war rudern. Rudern ist total lustig, das hätte ich mir vorher nicht gedacht. Ursprünglich wollte man nämlich eigentlich ein Elektroboot ausborgen, weil wir sind dekadent und haben Twitter-Kohle zu verbraten. Aber der Verleiher beim Weißen See hat so um sich geschaut, wie ich gesagt habe, ein Elektroboot für 2 Stunden und hat gesagt, habe ich keine da. Und dann habe ich gesagt, aber da liegen noch ganz viel Akku leer. Und dann hat er mir angeboten, ein Ruderboot für 2 Stunden zu nehmen. Und dann habe ich gefragt, soll ich jetzt meinen Ausweis da lassen? Und er hat gesagt, naja, 10 Euro, bring's einfach wieder. Wo wir uns dann die ganze Zeit überlegt haben, wir könnten jetzt mit dem Ruderboot eigentlich wegfahren. Aber natürlich gewinnt die Ehrlichkeit gegenüber der kriminellen Energie. Wir sind dann losgerudert, wir sind viel schneller gewesen als mit einem Elektroboot. Es war nicht so anstrengend. Und dann waren wir baden und am Ufer und so hin und her. Das ist wirklich sehr schön, der Weißen See. Nähere Informationen folgen. Und dann ist ein Gewitter aufgezogen. Und wir haben uns schon ein bisschen angegaxt, weil wir waren dann halt doch mitten am See. Aber dann haben wir uns in die Riemen gelegt, wie man so schön sagt, und sind rechtzeitig vorm Gewitter wieder bei der Bootsanlegestelle gewesen und haben dann ein großes Bier getrunken und Pommes gegessen. Und ich habe Informationen gesammelt über den Weißen See und diese Informationen möchte ich mit euch teilen. In einer Seehöhe von 930 Meter erstreckt sich der Wesensee im Gebiet der Gailtaler Alpen zwischen dem Rohr und dem Gailtal. Mit einer Länge von 11,6 Kilometer, der größten Breite von 960 Meter und der tiefsten Stelle von 99 Meter und einer Fläche von 6,5 Quadratkilometer ist der Wesensee der viertgrößte Kärntner See. Das günstige Klima unterstützt eine einzigartige und reichhaltige Flora. Zwei Drittel des Seeufers sind vor allem im Ostteil des Sees unverbaut und naturbelassen. Im Jahr 2007 wurde der Wesensee zum Naturpark erklärt. Zu einer Besonderheit zählt, dass es keine Straßenverbindung zwischen dem West- und dem Ostufer und somit zwischen den beiden Naturparkgemeinden gibt. Naturliebhaber können mit dem Schiff, dem Rad oder dem Fuß zwischen den beiden Seeufern wechseln. Der Name Wesensee leitet sich von einem weißen hellen Rand ab, der ihn umgibt. Der Kalkuntergrund schimmert in der Ufernähe bis an die Oberfläche durch. Der Wesensee wurde auch als einer der ersten Seen ringkanalisiert. Seit dem Jahr 1957 besteht ein generelles Motorfahrverbot. Ausgenommen ist die gewerbliche Schifffahrt sowie die Land- und Forstwirtschaft. Über 2000 Sonnenstunden sowie Wassertemperaturen von bis zu 24 Grad Celsius und die Trinkwasserqualität bürgen für das Badeparadies Wesensee. Um den Naturpark Wesensee aktiv kennenzulernen, stehen Laufparcours, Nordic Walking Strecken und über 200 Kilometer Wanderwege bereit. Die Wasserspeisung des Wesensees erfolgt durch kleine Bäche und Quellen. Eine Wasserschleuse am Ostufer regelt den Wasserspiegel. Über 20 unterschiedliche Wischarten sind im Wesensee zu finden. Seeforelle, Rheinanke, Hechten, Stracciatella, Albicocca, Karpfen, Schleie, Zander, Schokolade, Barsch und Seesäbelung zählen zu den bekanntesten. Im Jahr 1974 wurde im Wesensee die schwerste Seeforelle Europas mit 22.000 Kilogramm gefangen. An der schmalsten Stelle in Techendorf verbindet seit dem 11. Jahrhundert eine Brücke das Nord- und den Südufer. Die heutige Stahlbetonbrücke ersetzte 1966-67 die alte Holzbrücke. Von Mitte Dezember bis Mitte März ist der Wesensee mit einer Natureisdecke bis zu 50 cm Eisstärke bedeckt. Eislaufen, Langlaufen, Skifahren, auch gepflegten Bahnen sorgen damit im Winter für ausreichend Abwechslung. Une grande nation, mais oui, monsieur le docteur. Gervais, Beaujolais, Roquefort, faut pas fauteuil, coitus, la vache qui pleure. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis confiture, très bien, parfaitement. Louis XIV, Napoléon, Charles de Gaulle, maintenant Gilbert Bécaud. Mon amour, pendant toute l'année, on a l'ennemi. L'amour, la nuit. Ich sitze jetzt da mit Titus und der Birgit und ich warte jetzt drauf, dass dieses Volkskino endlich anfängt, weil zeitwärts und es ist total viel Leid und der Mond scheint, aber ist noch nicht voll und ich weiß, pittoreske Stimmung. Pittoresk ist es, genau. Und der Mond ist zunehmend, weil man kann draußen ein altes Z machen. Das ausschaut, wie eh das verkehrt ist. Ah, jetzt geht's los. Sollte das mitkommentieren, dass sich da jetzt eine Videoleinwand aufbaut vom Volkskino? Wir schauen uns den Film, was hat dich bloß so ruiniert an, Titus? Was hat dich denn dazu bewogen, diesen Film auszusuchen? Ich habe ihn bisher noch nicht gesehen. Und da spielt die Pia Herzinger mit. Die hat einen Rußbaum auf der Oberlippe, oder? Ist es die? Ich kenne sie nicht. Sterische Schauspielerin. Ach, ist es die vom Jesus-Film, sage ich schon. Der wird ja oft ganz oft mit Dings gesehen, mit dem anderen. Na, wir haben doch diesen Film im Kino gesehen, oder? Was die? Der Knochenmann? Nein, nicht der Knochenmann. Mit dem Rock'n'Roll. Was war das? Rock'n'Roll Hotel, da hat sie mitgespielt, weiß genau. Weiß ich das? Ja, stimmt, das ist, ja, richtig, genau. Da hat der Ostrowski auch mitgespielt. Ostrowski, genau, das bin ich nicht so lustig. Also, sind die zusammen? Nein, gespannt. Achso, die ergänzen sich perfekt, oder was? Naja, die haben ja schon öfters zusammengespielt. Ja. Die haben ja auch so auf der Bühne in Posthof, kann das sein? Nein, das ist in Linz, oder? In Graz. Garage, Postgarage. Postgarage ist in Graz. So ein Theater gemacht, so ein kritisches Theater, was auf Plus 4 übertragen worden ist. Puls? Puls 4. Und das war recht interessant damals, vor etlichen Jahren. Ja. Titus, bitte. Österreichischer Film, Quo Vadis? Gefangen zwischen Qualtinger und Pia Herzinger. Ich glaube, der österreichische Film, dem kann das eine oder andere Doppelkind nur gut tun. Und den anderen Alkoholiker gibt es ohnehin noch. Ja, aber gibt es noch wirklich gute österreichische Filme? Oder ist das jetzt von mir nur so ein verklärter Blick? Ja, wir werden es in eineinhalb Stunden wissen. Ja, man einfach relativ aktuell. Aktuell? Na gut, dann melden wir es wieder in eineinhalb Stunden. Also die meisten Menschen machen sich bereit, gehen nach Hause. Titus. Ja. Dein Urteil. Ja, mein Urteil, ich müsste mir mal zum Ohrenarzt gehen. Ich habe so wenig verstanden von diesen anspruchsvollen Dialogen. Waren die anspruchsvoll? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Also ich habe... Ein bisschen schnellere Schnitte wäre nicht schlecht gewesen. Ich hätte ein bisschen einen Drive geben. Mir ist wieder mal aufgefallen. Es war so ein richtig französischer Film. Ich kann mich noch erinnern, meine Mama hat einmal gesagt, die französischen Filme sind alle so langweilig, weil das also, genau so einer war. Der war schon viel geredet. Aber der Trick ist, französische Filme sind angeblich im Französischen gut, aber im Deutschen schlecht, weil die Sprache durch die Sprache so viel verloren geht. Das kann sein. Mir aber ist wieder mal aufgefallen. Das war ein deutscher Film. Ein österreichischer Film. Mir ist wieder mal aufgefallen, dass ich an einer Stelle gelacht habe, wo sonst niemand gelacht hat. Und jedes Mal, wenn alle anderen gelacht haben, habe ich nicht gelacht. Was war das für eine Stelle? Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es war irgendwas, wo ich dachte, war lustig. Und das war es dann schon. Da habe ich mich zu euch umgedreht und habe es mir beide ganz verstört angeschaut. Und dachte, aha. Aber ja, vieles habe ich nicht verstanden im Film. Also sowohl akustisch, also ich würde mir kein zweites Mal anschauen. Gehen wir heim, oder? Ja, gehen wir nach Hause. Sommerserie 08. Kuba ist ein faszinierendes Land und ich habe ein paar Mal gefloggt. Und es gibt so viel über Kuba zu sagen, dass das wahrscheinlich in einer kleinen Dings gar nicht sich ausgeht. Es ist ein sehr lautes Land, es ist ein sehr hektisches Land und dann auf der anderen Seite wieder total durcheinander und irgendwie, es gibt zu wenig, was man sich eigentlich erwarten wird. Und so viel, was man sich nicht erwartet, gibt's. Das ist echt komisch. Schokolade kennen sie nicht. Bier ist gut. Bier ist wirklich gut. Rum und sowas und Musik kennen sie ja, das ist klar. Aber es ist halt alles. Sie denken nicht viel nach, glaube ich. Ich weiß es nicht. Besonders wenn es um Crowd Control und sowas geht und Effizienz bei Prozessen. Da ist es nicht so das Wahre. Ja, es ist in dem Land extrem. So, ich bin ja jetzt am Hauptbahnhof in Wien, der wundervolle ehemalige Südbahnhof, der dadurch verwirrt, dass er eine Uhr hat, die vor einer durchsichtigen Glasscheibe ist und dementsprechend zwar verschiedene Zeiten anzeigt, je nachdem, ob man sie von innen oder von außen betrachtet. Also ist es jetzt entweder 3:55 oder eben 6:35. Es ist aber jetzt doch 6:35 und ich werde jetzt erzählen, was mir im August alles passiert ist. Ich hoffe, dass das halbwegs funktioniert. Weil ja, jetzt gleichzeitig mit dem Radl haben vor, weil man muss einfach die Zeiten nutzen, wenn sie da sind. Gut, im August habe ich geheiratet. Und nachdem ich dann mit meiner Frau den Bund der Ehe eingegangen bin, haben wir das auch gebührend gefeiert und sind dann gemeinsam in die Karibik geflogen, weil man gönnt sich ja sonst nichts. Die Karibik ist aber jetzt nicht unbedingt dagegen für mich, wie ich drauf gekommen bin. Warum? Zum einen 10 Stunden Flug mit Condor, Kinn an Knie. Ich bin leider in dieser Zwickmühle, dass ich reich genug bin, um in die Karibik zu fliegen, aber nicht reich genug, dass ich mir einen gescheiten Sitzplatz leisten kann. Und ich bin ein bisschen zu groß für das, was einen Condor-Flugsitz bequem machen könnte. Und ich schaffe es leider nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und das Flugzeug ist für mich ein öffentliches Verkehrsmittel zu schlafen. Nicht einmal dann, wenn es 10 fucking Stunden sind. 10 fucking Stunden ist aber nur der reine Atlantiküberflug. Wir haben jetzt erstmal von Wien nach Frankfurt müssen und dann von Frankfurt nach Kuba? Nein, nach Jamaika, weil da haben wir eine Umsteigenotwendigkeit gehabt. Und Jamaika hat mir ein bisschen Angst gemacht, wie die am Flughafen mit uns geredet haben. Aber vielleicht waren sie einfach nur müde, fertig, angestrengt. Man weiß es nicht. Gut, also wir sind dann in Varadero angekommen. und haben in einem Hotel übernachtet, das jetzt aber nicht so geil war. Nämlich eigentlich, um wirklich ehrlich zu sein, gar nicht. Not geil at all. Wir haben uns irgendwie da, wir haben irgendwie damit gerechnet, dass es ein super cooles Hotel sein wird. Aber es war in die 80er Jahre, hat es irgendjemand hingerotzt und niemand hat es dann für wert befunden, jemals irgendwie das Ganze ein bisschen zu renovieren. Ich habe in meinem Leben noch nie so grausliches Essen gegessen wie in diesem Hotel. Und das war nämlich wirklich, wirklich grausliches Essen. Also, war echt schier. Aber der Strand war ziemlich geil. So blaue Palmen und alles. Ja, und dann sind wir nach Havanna weitergefahren. Havanna und ich, das wird auch keine Beziehung auf Dauer werden, weil die Stadt ist einfach zu dreckig. Ich erzähle das nächste Mal.